Kundgabe 629. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1938. Gefangennahme der Diener Gottes. Irdische Macht. Und es werden gefangen genommen, die meinen Namen verkünden vor aller Welt. Doch die in mir verbleiben, auch in der Not, die werden in mir einen ständigen Begleiter haben auf dieser Erde. Die derzeitigen Versuche, mich gänzlich den Menschen entfremden zu wollen, werden von jenen zunichte gemacht werden, und dafür will ich sie segnen. Wer nur immer meinem Namen anhanget und für diesen eintritt, dem werden so viele Beweise meiner Huld und Liebe zugehen, dass sein Glaube immer stärker und sein Eifer immer größer wird. Und so wird ein ganzes Heer meiner Streiter den Kampf aufnehmen mit voller Überzeugung und mit flammendem Herzen. Die Welt wird ihre Zusage jedem geben, der wieder meine Lehre auftritt. Doch ich gebe meine Zusage meinen Streitern, die wohl in ihrer Anzahl klein sein werden gegenüber den Feinden, doch ungeheuer stark, weil mit meiner Macht ausgerüstet. So werden sie nicht zu fürchten brauchen, die sie verderben wollen. Ich habe sie berufen, sie führen meinen Auftrag aus, meine Liebe und mein Segen geleiten sie, und so wird der Sieg auch auf ihrer Seite sein. Die weltliche Macht kann wohl meinem Wort entgegentreten und meinem Verkünder Zwang antun. Doch wird sie nimmermehr verhindern können, dass mein Wort Eingang findet in den Menschenherzen. Und so hat es schon gewirkt lange zuvor, und es wird sich ausbreiten unter den Menschen, die bald den Segen und die Kraft meines Wortes spüren werden. Und dann beginnt die Zeit der Reife. Alles, was wider mich ist, wird wohl als Unkraut mitten unter dem Weizen stehen. Und es wird bald das Unkraut, die gute Saat, zu überwuchern drohen. Doch wenn der Herr Ernte halten wird, dann wird er wohl zu scheiden wissen, die gute Frucht von der untauglichen. Denn meine Schnitter werden emsig bei der Arbeit sein, und wo sie fleißig gute Aussaat gelegt haben, dort wird meine Ernte auch gut sein. Darum nützet die Zeit, bevor noch das Werk des Widersachers sich der Arbeit entgegenstellt. Lasset sie kommen und fürchtet euch nicht, auch wenn die Gefahr an euch herantritt. Mein Auge wachet unablässig über euch und lässet euch kein Leid geschehen. Und was sie an euch vollbringen wollen, werdet ihr selbst verhindern können, so ihr mich im Geiste rufet, euch zum Schutz. Wer immer für mich eintritt, soll sich meiner Macht bedienen können, für zeitlich und ewig. Und sind die Gefahren wohl schlimm anzusehen, doch so ich will, werden die Machthaber ihrer Macht entledigt und ihr seid frei. Doch zur größeren Ehre meines Namens wird es zugelassen, dass jene ihre Macht erproben und Verbote und Bestimmungen eurem Wirken entgegensetzen. Dann lasset euch nicht schrecken und haltet desto fester an meinem Wort und verbreitet dies. Tut allen Menschen die Wahrheit kund, die allein nur zum ewigen Leben führen kann. Und werdet nicht wankelmütig. Ein Stoßseufzer zu mir im Herzen gibt euch Kraft, dass ihr laut bekennet meinen Namen. Und nichts wird euch geschehen können von jenen, ob sie auch drohen und verbieten. Denn meine Macht wird ihnen Einhalt gebieten und alle Türen öffnen, die sie verschlossen haben. Und dieweilen sie euch in sicherem Gewahrsam glauben, werdet ihr aufs Neue mein Wort verkünden denen, die es hören wollen und an mich glauben. Und die irdische Macht wird sich totlaufen in ihrem Bemühen, mir zuwiderzuhandeln. Es wird wohl immer Ärger werden unter den Menschen, die Kinder der Welt sind. Doch die sich zu mir bekennen, werden sich immer enger aneinander schließen und wahrhaft im Herzen meine Bekenner sein, an denen ich meine Freude habe. Und sie sollen eingehen in mein Reich und auf ewig in meiner Liebe geborgen sein. Amen.